jetzt aufgepasst. Jetzt macht Jana wieder Spaß. In dem Bus ist endlich Schluss mit grauen Sorgen. Jetzt aufgepasst. Jetzt gibt Jana wieder Gas. Wer sie so sieht, ahnt, was geschieht an diesem Morgen. Es wird Schluss mit grauen Sorgen.